Kundgabennummer 185 vom 17.11.1937. Altes Testament. Vermehren wird sich dein geistiges Gut. Vertraust du dich uns willig an und bleibst du in steter Liebe deinem Heiland verbunden. Wir haben den Auftrag, dich einzuweihen in die Lehren des Alten Testamentes. Gott gab, bevor der Heiland Mensch geworden, seinen Propheten seine Stimme und übermittelte durch sie seine Gebote. Gelehrt wurde, dass der Messias komme, aus dem alles Heil widerfahren sollte der Menschheit. Doch keineswegs gab Gott, der Herr, ihnen den Auftrag, Kenntnis zu geben von den Sünden der Väter. Wie Gott zu den Seinen spricht auch heute, so gab er immer schon den Menschen kund, zu wandeln im Glauben und in der Liebe zum Schöpfer. Und doch entstanden durch die Menschen Urkunden, die bezeugen sollten den Willen des Herrn. Vermessen könnte es genannt werden, wären solche Schriften nicht in bester Absicht entstanden, zu dienen dadurch dem Herrn und Schöpfer des Himmels und der Erde. Und nun führen diese Lehren dahin, dass man abzuleugnen sucht alles, auch die Worte des Herrn selbst, der sie den Menschen zum Segen gegeben hat durch seine Propheten. Deshalb weiset nicht ab, was eure Beurteilung sich entzieht. Lasset Gott walten von Neuem und nehmet an, was er euch sendet in klaren Worten, die euch zu Herzen gehen werden und die mehr eindringen werden in euch als das Buch der Väter. Doch irret auch dieses, was ihr nicht versteht, das beurteilet nicht. Lehnt nicht ab, denn ihr könnet auch viel Wahrheit damit ablehnen. In keinem Hause sollten die Worte Gottes fehlen. Doch wenn auch das alte Buch nicht mehr gibt, was euch Trost sein kann, dann verwerfet es dennoch nicht. Die Zeit ging darüber hin und mit ihr auch die Sprechweise der Menschen. Verleugnet nicht Gottes Wort, sondern bittet den Vater inständig, dass ihr leset in Erleuchtung, dass ihr recht versteht, was er durch die Propheten euch gegeben und dass euch die Lehren der Wahrheit vermittelt werden mögen. Die Liebe des göttlichen Vaters wird immer wieder Mittel und Wege finden, dass seine Lehren Eingang finden in die Herzen der Menschheit. Und euch vor Irrtum zu bewahren, wird er lenken eure Gedanken. Wollet ihr nur recht verstehen und wollet ihr aus dem Buch der Bücher nur göttliche Wahrheiten entgegennehmen und nicht menschlich ergründen die Schwächen und Fehler der Menschheit. Nur reines, lauteres, Gott zugewendetes Denken bürgt für die Wahrhaftigkeit der Worte, die Gott in Liebe durch seine Werkzeuge den Erdenkindern übermittelt. Vermischt sich dieses Denken mit irdischem Bestreben, ist es nicht ausschließlich dem himmlischen Vater zugewandt, dann wird eine jegliche Arbeit von Menschenhand nicht mehr rein göttlich, sondern menschlich irrend entstehen. Und so sind zu erklären die geistigen Lehren, die anzunehmen sich sträuben, so viele geistig Forschende. Doch wiederum gilt auch hier das eine, dass Wissenschaft dies nicht zu ergründen vermag, was Wahrheit ist und was falsche Lehren. Die Erkenntnis wird nur denen, die ihre Zuflucht nehmen zum himmlischen Vater und diesen um Erleuchtung bitten. Diesen wird er die Gnade nicht versagen und sie führen auf den rechten Weg, den Weg des Erkennens. So gib dich unseren Worten vertrauend hin und achte auf alles, was Gott dir bereitet, um euch zu verkünden, die reine Wahrheit. Amen.